Herzlich willkommen zum Mental Motherfucker Podcast. Mein Name ist Philemon Schiebli. Und mein Name ist Lionel Schiebli. Aber wie viele den negativen Feedbacks viel mehr Raum geben als den positiven Feedbacks. Aha. Und wie viele auch den negativen Feedbacks mehr Glauben schenken. Ich habe gestern auch ein Interview gelesen mit Zac Efron. Kennst du den Darsteller? Ja. Von High School Musical und hat danach noch so ein paar pseudo-erotische Komödien gemacht. Also sagt dir was, ne? Ja. Der meinte, er macht mittlerweile überhaupt kein Social Media mehr. Weil wenn er auf Twitter oder sonst wo hat er alles durchsucht, bis er jemanden gefunden hat, der was Negatives über ihn schreibt. Und dann hat er sich den ganzen Tag darüber abgefuckt. Aber verrückt, wie das irgendwie im Menschen ist. Du suchst nach denen, die dich kritisieren. Du suchst nach denen, die dich scheiße finden. Ja. Ja, und das macht gar keinen Sinn. Du hast irgendwie mehr Aufmerksamkeit dafür. Wenn dir jemand sagt, du bist voll schön, dann denkst du dir, ja, danke, toll. Aber wenn dir jemand sagt, du bist voll hässlich, dann sitzt du irgendwie warum? Mehr. Und willst vom Gegenteil überzeugen. Ja. Ist komisch. Du kannst einen auch irgendwie, du kannst auch ein Haus schneller einstürzen lassen, als es aufzubauen. So. Das war jetzt der Klugscheißerspruch. Aber das kannst du ja entscheiden, wie, auf wen du dich fokussierst. Ja, zum Glück. Weil du wirst niemals an einem Punkt sein, wo alle dich geil finden oder alle dein Produkt geil finden. Ja, gibt's irgendwas, was alle feiern? Nein. Ja. Ja, aber man könnte sagen, alle feiern Musik oder alle feiern Essen. Aber es gibt nichts, was alle geil finden. Ja. Es gibt keinen Künstler, nimm mir einen Sänger, den alle geil finden. Nimm Michael Jackson. Ja. Einer der größten Stars aller Zeiten. Ganz ehrlich, ich persönlich habe noch nie was mit seiner Mucke anfangen können. Ja, ich auch nicht. Ich habe mir die noch nie privat gegeben. Nee, ich auch nicht. Das war so seltsam. Ich habe es sogar einmal probiert, aber... Das ist so ein Gott unter den Musikern. Genau, aber ist ein Popstar, der größte Popstar des letzten Jahrhunderts. Ich habe nie was gefühlt bei dem. Mich hat auch als Jugendlicher, mich hat das nie beeindruckt. Ich fand den nie cool. Es hat mich nie erreicht. Ja. Weißt du, was ich letzter Zeit öfter höre? Queen. Aber sag das mal einem Michael Jackson-Fan, der reißt dir den Kopf ab. Der Aaron hat doch letztens mir das Lied präsentiert in der Gruppe von Queen. Das We Are The Champions. Ja. In letzter Zeit höre ich ein paar Lieder von denen öfter. Das ist so geil, Alter. Die machen geile Musik, finde ich. Mhm. Das ist ich finde auch, das ist eine richtig geile Band. Ja. Freddie Mercury als Songwriter, sowieso wahnsinnig krass. Krasser Typ. Richtig krass. Ja, ich wollte noch mit dir über das Game reden. Das Game. Ist eine sehr interessante Sache, weil wir reden ja viel darüber oder lassen es immer wieder anklingen, aber haben nie so wirklich definiert, was es ist. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht. Und es ist auf eine wunderschöne Art und Weise etwas komplex. Schieß los. Ich habe festgestellt, um das zu vereinfachen, habe ich jetzt einfach mal gesagt, es gibt das Game und im Gegensatz zum Game gibt es den Kern. Der Kern ist das Innenleben und das Game ist das, ich nenne es jetzt mal das Spiel des Lebens. Das ist die subjektiv wahrgenommene Realität, die gewissen Gesetzmäßigkeiten folgt. Also das, was du als Realität wahrnimmst, als äußere Realität, nicht als innere. Also alles, was aus Atomen besteht. Sozusagen, wobei Atome lässt so auf Masse suggerieren, aber auch so zum Beispiel soziale Gesetzmäßigkeiten. Wenn ich zum Beispiel irgendwie die ganze Zeit scheiße zu den Leuten bin, dann sind sie auch scheiße zu mir. Das ist einfach so, das gehört zum Game dazu. Das ist so eine Gesetzmäßigkeit. Und wenn ich gute Connections machen will, dann sollte ich gut mit den Menschen umgehen können. Das ist so eine Fähigkeit, die im Game. Es gibt das Game und es gibt den Kern. Genau. Und wenn man das Game betrachtet, dann ist das Game einfach wie ein Spiel, wie es auch heißt. Und so sollte es auch angegangen werden. Man sollte es spielerisch betrachten. Und das Game, was ich finde, was der wichtigste Unterschied ist, oder Merkmal ist, dass das Game bestimmte Regeln hat. Und diese Regeln kannst du nicht wählen. Die sind einfach da. Die gelten universell für jeden gleich. Zum Beispiel, dass die Leute dich scheiße behandeln, wenn du sie scheiße behandelst. Oder dass, wenn du fleißig bist, du was erwirtschaftest daraus? Oder ein so, die Realität schert sich einen Dreck um deine Meinung. Genau. So, das sind einfach offiziell allgemeine Spielregeln. Wenn du im Auto gegen die Wand bretterst, dann tust du dir wahrscheinlich weh. Nee, nicht nur wahrscheinlich, mit Sicherheit. So, das sind so, das ist die äußere Realität. Die ist zwar subjektiv, weil du sie wahrnimmst und deine Wahrnehmung das natürlich noch manipuliert irgendwie, aber trotzdem sind sie gewissen Regeln unterstellt. Mhm. Aber im Gegensatz dazu gibt es dein Innenleben, den Kern, und da bist du nicht der Spieler im Sinne von dem Teilnehmer, sondern du bist der Spielemacher. Du erschaffst die Realität. Mhm. Und das ist so der Unterschied, den man halt nicht vermischen darf. Mhm. Das heißt, der ganze Kapitalismus und die Wirtschaft gehören auch nur zum Game. Und da unterliegst du den Regeln. Wenn du deine Glaubenssätze so setzt, die du natürlich eher in deinem Kern setzt, aber die haben natürlich Auswirkungen. Ist es auch ein Wechselspiel, muss man sagen. Selbstverständlich. Aber ja, wenn du ein guter Spieler, ein guter Gamer ist der, der die Gesetze im Game oder die Spielregeln zu seinem persönlichen Vorteil nutzen kann. Und die respektiert und sich unterordnet diese Regeln. Ja klar, du musst sie ja erstmal gut kennen. Du musst die Regeln kennen und dann musst du sie so anwenden, dass sie dir zum Vorteil dienen. Wie zum Beispiel, also das kann man ja gut auf die Wirtschaft übertragen. Wenn ich viel finanzielle Bildung habe, dann kann ich mit dem Geld so umgehen, dass es mir Gewinn bringt. Und wenn ich keine Ahnung habe, was ich mit meinem Kapital mache, dann werde ich es einfach nur verlieren. So, und das liegt einfach nur an dem Wissen über diese Spielregeln des Lebens und so weiter. Aber das ist ja recht selbsterklärend. Im Gegensatz dazu gibt es ja im Kern deine eigene erschaffene Realität oder deine, ja, das, was du von dir selber auch denkst. Und da kannst basierend du ja alles erschaffen. Basierend auf dem, was du glaubst. Genau. Du kannst zum Beispiel sagen, ich bin ein total wertvolles Wesen. Total geiles, tolles, wunderschönes, geliebtes Wesen. So, das kannst du in dir einfach glauben. Und das hat nichts mit der Realität zu tun. Und, das, und ein sehr fortschrittlicher Mensch, der trennt das. Der hat einfach zwei Bereiche. Du hast deinen inneren Garten Eden, dein Innenleben, dein Kern. Und da kannst du alles erschaffen, wie du willst. Du bist dein eigener Gott in dem Bereich. Und du trennst das aber von dem Game. In dem Game spielst du einfach mit. Und du verlierst, du gewinnst, du struggles oder spielst und hustlest einfach dadurch. Kannst ein schönes Leben haben oder auch kannst du auch ein weniger schönes Leben haben. Das heißt, du kannst dich nicht auf die Domplatte stellen und sagen, ich bin ein geliebtes Wesen, deswegen nimm mich in den Arm. Genau, weil keinen interessiert das. Nur weil du ein geliebtes Wesen bist, liebt dich doch keiner. Also im Game findet das nicht, im Game spielt das keine Rolle, was du, was du von dir selber, was du glaubst, oder? Ja, also das spielt vielleicht, das spielt eine Rolle, wenn das den Regeln entspricht. Warum nennst du das Game? Warum nennst du das nicht Leben oder Welt oder wie das andere Menschen nennen? Mir hilft das, das als Game zu betrachten, weil mir das sagt, ich muss es spielerisch sehen. Und das hilft mir, das Leben nicht zu ernst zu nehmen, was mir wiederum sagt, das eigentlich Wichtige ist dein Innenleben. Und wenn du das sehr gut kultivierst, dann musst du dir eigentlich keine Sorgen mehr um das Game machen. Weil dann hast du gute, ich sag mal, gute Grundbausteine, die du verwenden kannst im Spiel. Das ist wie so ein, sagen wir mal, du spielst Monopoly. So, und wenn dein Kern, das ist wie so dein Startkapital oder beim Poker. Du kommst dann echt mit einem Haufen Chips ins Game rein. Und du bist einfach gut aufgestellt, wenn dein Kern, was ja auch dein Selbstwertgefühl entscheidet, richtig gut aufgestellt ist. Das heißt, dein Selbstwertgefühl hat nichts mit dem Game zu tun? Nee. Wird nicht vom Game bestimmt? Ja, dein Selbstbewusstsein ist sehr abhängig vom Game. Das trenne ich halt ganz strikt. Dein Selbstbewusstsein ist bezogen auf deine Leistung. Zum Beispiel, ich bin, wenn es um Sport geht, sehr selbstbewusst. Oder wenn es um, keine Ahnung, Dinge geht, die ich gut kann, in denen ich viel Erfolg hatte. Und also selbstbewusst ist, du bist in einer Komfortzone, bist du selbstbewusst und außerhalb deiner Komfortzone bist du nicht selbstbewusst. Und ich kann immer wieder herausgefordert werden, egal was für ein selbstbewusster Mensch ich bin. Ich kann immer wieder Bereiche finden, wo ich weniger Selbstbewusstsein aufweise. Ja, und auch der selbstbewussteste Mensch mit der größten Fresse, wenn er in einen Bereich kommt, wo der ihm fremd ist, dann ist er unsicher. Ja. Oder spürt Unsicherheit, Punkt. Ja. Aber mein Selbstwertgefühl ist ausschließlich meine innere Realität, die mir einfach mein Bewusstsein darüber oder mein Realitätsverständnis darüber, wie mein Wert ist. Aber mein innerlicher Wert. Warum hast du einen hohen Wert? Warum glaubst du das? Weil ich meinen Glaubenssatz so gewählt habe. Das ist ja das Geile, weil ich habe erkannt, ich habe die Macht, diese Realität zu erschaffen. Weil es ist außerhalb des Games. Ich kann entscheiden, wie ich meine Glaubensgrundsätze wähle. Also was glaubst du im Kern über dich selbst? Dass ich zum Beispiel ein sehr wertvolles Wesen bin. Aber einfach nur, weil ich existiere. Ich existiere einfach und das ist geil. Es gibt keinen Grund. Ich glaube, das ist so der Weisheit letzter Schluss. Nicht so, und auch so, das ist auch, das habe ich auch mal bei Peter Sage gehört und das habe ich gedacht, so, boah, genau das denke ich auch. Und ich dachte so, geil, das könnte von mir kommen. Der hat gesagt, Leute identifizieren sich immer über Dinge. Zum Beispiel, ich bin das und ich bin so und ich bin was weiß ich wie. Aber wenn du wirklich sehr weit gekommen bist, dann identifizierst du dich einfach nicht mehr. Dann heißt es einfach nur, ich bin. Punkt. Ich bin wertvoll, ich bin das und ich habe das und ich bin Geschäftsmann oder ich bin Musiker oder ich bin geliebt von meiner Mama oder sonst was, sondern ich bin. Und deine Existenz reicht aus, um dir Wertschätzung zu geben. Stell dir vor, du marschierst durch die Wüste und du triffst einen Menschen. Das ist ein geiles, das ist krass, den zu treffen. Und du wertschätzt das Erlebnis, diesen Menschen anzutreffen. Und so ist es für dich selbst. Du bist ja auch dir selbst die einzige Person in deinem eigenen Universum, in deinem Innenleben. Ja, und das wird immer so sein. Genau, und das, du kannst es wertschätzen, einfach nur dadurch, dass du ein Bewusstsein hast. Das kannst du bewundern. Ich existiere und das bestaune ich einfach. Ja. Also konstant für immer eigentlich in der staunenden Haltung über deine eigene Existenz zu verbleiben. Ja. Und weil das hat nichts mit der Leistung zu tun. Ja, es ist faszinierend. Ja, genau. Es ist faszinierend, dass dein Herz schlägt. Punkt. Und das ist eigentlich krass genug, als dass du das in jedem Augenblick bestaunen könntest. Und das zu machen, wann immer du dich scheiße fühlst, ist eigentlich die einfachste Art und Weise, zurück zum Selbstwertgefühl zu kommen. Genau. Du willst ja dieses Gefühl haben, nicht? Ja. Und ich glaube, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, Entscheidungen zu treffen über die Glaubensgrundsätze, die er hat. Du entscheidest dich, etwas Bestimmtes zu glauben. Und das ist ja... Ja, es geht Hand in Hand. Das ist auch ein Wechselspiel. Ja. Aber du kannst, auch wenn du es nicht hundertprozentig glaubst, du kannst es am Beginn zu glauben. Ja. Und mit der Zeit wächst dein Glaube. Glaube ist wie ein Muskel. Genau, du kannst dich entscheiden, etwas zu glauben. Das heißt nicht, dass von jetzt auf gleich dieses Gefühl da ist, dass du voll überzeugt bist, aber du kannst dich entscheiden für diesen Weg. Ja. Dafür musst du deinen Stolz ablegen. Aber, also in manchen Sachen. Das ist ich lese ja gerade auch ein Buch über Finanzen und da ist auch total interessant, weil da geht es auch darum, deine Glaubensgrundsätze so zu wählen, dass dir das die richtige Einstellung über Geld auch vermittelt. Aber dafür, und viele Menschen haben das Stolzproblem. Die sind so gefangen in diesem Denken, nein, Geld macht schlecht und das verdirbt den Charakter und alle Reichen sind böse und so weiter. Oder Geld ist nicht wichtig, Genau. Und aber trotzdem denken sie jeden Tag über Geld nach. Ob du Geld wichtig findest oder nicht, spielt gar keine Rolle. Es ist verdammt wichtig. Ja. Und du könntest ja auch einfach das anders denken. Du könntest ja auch einfach sagen, okay, ich akzeptiere das jetzt. Geld ist voll wichtig. Weil man kann mit Geld verdammt viel machen. Das muss ja jeder schon allein intellektuell feststellen. Ja. Und das dann, man kann das halt schlecht reden oder gut reden. Je nachdem, wofür man sich entscheidet. Aber man muss seinen Stolz ablegen, seine Meinung zu ändern. Und deswegen kommen so viele Menschen auch nicht klar auf Geld. Weil sie mit dem Geldhandel, in dem Geldhandel eine Wertschätzung ihres eigenen Werts sehen. Ja, genau. So, ich werde im Kern, fühle ich mich so, wie mein Handel im Game ist. Ja. Ist mein Handel im Game groß, also habe ich große Summen zur Verfügung und so weiter, fühle ich mich auch mal im Kern groß. Ja. Und das ist das Problem, wenn man das Game mit dem Kern zu sehr verknüpft. Das ist ja der Marktwert, das ist dein Wert in der Wirtschaft. Aber das hat nichts mit dem Selbstwert zu tun, den du in deiner inneren Realität bestimmen solltest. Sagen wir, du gehst jetzt raus auf den Markt und ich sag jetzt mal, mit einem Bachelorabschluss hast du einen Marktwert von, keine Ahnung, 2 Riesen netto. Ja. Das ist dein Marktwert als Angestellter. Ja, genau. So, Aber das ist, hat nichts mit deinem Wert als Mensch zu tun, eben. oder? Oder zumindest, das muss es nicht, weil Was? ich kann den Wert, den ich mir selber gebe, unabhängig von der äußeren Realität geben, in meinem Aber Innenleben. wo, aber woher nimmst du die Rechtfertigung für deinen hohen Wert? Vielleicht in der Einsamkeit, weil ich ja keinen Vergleich habe. Ich trenne das und somit kann ich es frei wählen. Ich könnte ja auch selber sagen, ich bin voll wertlos. Könnte ich ja auch. Aber Weil ein habe ich Wert, keinen Bock drauf. gibt es, ein Wert gibt, einen Wert hat eine Sache nur im Vergleich zu irgendwas anderem. Eigentlich schon. Aber wenn ich das jetzt einfach abkopple und in meiner eigenen Realität, da kann ich ja die Stimmt. Gesetzmäßigkeiten selber, ich schaffe ja Weil alles. Das es ist wie gibt so ein ja auf dieser Welt Programmierer. Ich nichts, ist programmiere einfach die Gesetze. etwas Wertvolles gibt es ja nicht. Wert wird immer gegeben. Gold ist ja per Definition nicht wertvoll. Ne. Was soll das heißen? Fuck, ich mach mal gerade mein Telefon aus. Das ist ja gerade echt ein schlechter Zeitpunkt. Ja, das passiert, wenn man sich auf den Podcast nicht genügend vorbereitet und dann einfach mal das Telefon klingeln lässt. Aber gut, das passiert ja jedem Mal, wie man so hört. Und er wird gleich wieder da sein. Der nackte Wilde. Okay, ich schneide das gleich raus. Ich habe dazu noch einen Gedanken. Wie du das Endgame und Kern unterteilst, finde ich geil, gefällt mir. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ich habe auch. Ich habe so eine Art, ich hab so ein ähnliches System irgendwann mal entwickelt, zwischen Haben und Sein zu trennen. Es gibt Dinge, die hast du und Dinge, die bist du. Ja. Aber das sind zwei unterschiedliche Behälter. Ja. Und ich gehe so weit zu sagen, du hast eine Psyche, du hast Gefühle, du hast Gedanken, du hast einen Körper, du hast ein Leben, aber du bist das nicht. Ja. So ein bisschen der buddhistische Ansatz auch, ne? Was ich auch Ich weiß voll. nicht, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Ja, im Buddhismus. Buddhismus wird gesagt, Ich weiß dass. nur, dass die sich den Kopf rasieren und meditieren. Der, was ich geil finde im Buddhismus ist, dass das Menschenbild ist, du bist eigentlich nur ein Gefäß. Und Emotionen und Gedanken sind eigentlich nicht du, sondern das sind so, ich nenne es jetzt mal Geister, die dich halt füllen oder nicht füllen. Und du bist nur das Gefäß. Das, was du fühlst, ist eine Emotion, die kommt jetzt vorbeigeflogen und füllt dich und geht auch wieder weg. Aber was du bist, ist halt so, deswegen suchen die auch so die Leere und das Nirvana und so, weil das ist, du willst ja leer sein, dann bist du wirklich du, wenn du nicht gefüllt bist. Aber das ist, also ich kenne mich jetzt auch nicht groß aus mit Ich Buddhismus. habe das eher entwickelt, weil besonders in der Teenagerzeit, ich hatte immer so starke Emotionen. Und habe Ja. darunter gelitten, weil ich dann jedes Mal, wenn ich eine negative Emotion hatte, mich gefragt habe, was ist denn los? Was ist Ja, denn ja. so? Boah, und dann habe ich immer gedacht, boah, mir geht's schlecht. Ja. Boah, ich habe ein Problem. Und dann habe ich aus dem scheiß Gefühl heraus, habe ich überlegt, was in meinem Leben alles für Probleme gibt. Und dann findest du Sachen und verbindest die mit deinem Gefühl. Und ich hatte da überhaupt keine Klarheit. Ja, Und ich hatte das irgendwann, auch. als ich mir gesagt habe, ich habe gerade diese Emotion, aber die hat erstmal nichts damit zu tun, was ich bin. Oder es kommen Gedanken in meinen Kopf geflattert. Banales Beispiel. Du gehst in der Küche vorbei oder du stehst am Geländer und denkst dir, ah, ich könnte da hier runterspringen. Oder Habe ich schon als voll Fra oft gehabt, sowas. ja, oder So kranke Gedanken. du bist an der Straße und ein Zwischendurch. Auto vorbei und denkst, ah, ich könnte ja vor das Auto Ja. jumpen. Das sind so Gedanken, die kommen im Kopf und sind wieder weg. Aber wenn du dir jetzt ernst nimmst, weil du das nicht trennst, weil man denkst du dir, boah, weißt du was, Alter? Ich war letztens an der Hauptstraße und dann hatte ich so einen krassen Gedanken, dass ich mich vors Auto werfen soll. Boah, was ist falsch mit mir? Es ist so Ja, krass. genau. Boah, ich glaube, ich bin deprimiert, Ich habe Alter. Selbstmordfantasien. Boah, ich habe Selbstmordfantasien. Dabei gibt es nichts natürlicher, als dass dein Gehirn, was ja überhaupt nicht wertet, einfach Gedanken Ja, produziert. Es voll. produziert dann nonstop irgendeine Scheiße. Geh mal auf die Straße und guck, was dein Gehirn produziert. Du siehst die Menschen und denkst, das produziert tausend Ängste, tausend. Hör, was denkt der jetzt über mich? Boah, hat den geilen Arsch. Boah, ich will ficken. Boah, ich hab Durst. Boah, ich hab Hunger. boah, ich brauche Zucker. Ja, voll. Und das boah, ist wieder die subjektiv wahrgenommene äußere Realität. Und deswegen nenne ich es auch so gern Game, weil das darf man nicht zu ernst nehmen. Ja. Im Zuge meiner ganzen Kampfsportlerlaufbahn, ey, deswegen, du glaubst nicht, wie oft ich sowas hatte, so Fantasien. Ich rede mit jemandem, den ich total gern habe, und stell mir vor, wie ich dem so einen bombastischen Ellenbogen durchs Gesicht ziehe, so, weißt du? Selbst bei meiner eigenen Freundin, so, weißt du? Ich lieg mit der im Bett und ich stell mir vor, zack, und ich brech dir den Arm. Und das ist überhaupt nichts Böses oder so. Das ist einfach nur mein Gehirn, das produziert einfach von dem technischen Know-how. Zack, jetzt in der Position könnte, beim Kuscheln, Alter, das ist Standard. Aber wenn du das ernst nimmst, denkst du dir, boah, wie krank bin ich eigentlich? Genau. Und so werden wir alle als krank diagnostiziert. Ja, weil wir alle davon ausgehen, das kommt aus deinem Kern heraus. Ja, genau, weil wir alle uns damit identifizieren, wir sind das ja und die anderen haben das ja nicht. Ja, weil wir teilen das ja nicht, wir reden ja über sowas nicht. Weil jeder einfach die Schnauze hält. Ich glaube, ich habe noch nie mit Menschen darüber geredet, fällt mir gerade auf. Oder selten. Und ich glaube, es ist was jeder kennt. Und als mir mal einer gesagt hat, ja, weißt du, ich hatte letztens so voll krass, ich bin in der Küche, dann sehe ich so ein Messer und denke mir, boah, ich könnte mir das ja jetzt 10-mal ins Herz stechen und dann wäre ich tot. Und er hat mir das erzählt und obwohl ich diese Systematik voll gut kenne, dachte ich, krass, der ist ja voll gestört. Ja, ja. Dachte ich mir, krass, der, ne? Der ist ja voll krank. Dabei krank macht sein Gehirn genau das Gleiche. Nicht zu denken. Dann ist das, heißt ja, dass du eher verklemmt bist, wenn deine Gedanken nicht, okay, das ist jetzt natürlich weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich, also ja. Ja, der Punkt ist der, es ist einfach Bullshit, was das Gehirn produziert. Ja. Und es wird immer so sein. Und das hat nichts mit deinem Zustand zu tun, weil das bist du nicht. Willkürlich. Das hast du. Das ist deine Maschine, die, wenn sie nichts zu tun hat, druckt dir einfach irgendeinen Bullshit. Ja, genau. Dein Gehirn kann ja nicht denken. Ja, stimmt. Außer du bist zumindest unterbewusst nicht. Klar, vielleicht kannst du mal so fokussiert sein, dass du, ich weiß nicht, alles und immer sind so Wörter, die sollte man nicht benutzen. Deine Wahrnehmung, die kannst du nicht deaktivieren. Du stirbst und dann weiß ich nicht, was ist, aber... That's right. Und dein Gehirn verarbeitet somit immer deine Wahrnehmung. Ja, deine Wahrnehmung kannst du nicht deaktivieren. Ja. Und selbst wenn du die Nase verstopfst, die Ohren verstopfst, die Hände abschneidest, fängt deine Fantasie immer noch an, Dinge wahrzunehmen. Phantomschmerz ist sowas Krasses. Du kannst dir den Arm abhacken und da, wo deine Hand war, kannst du Schmerzen empfinden. Gefühlt, obwohl da nichts mehr ist. Aber die Nervenbahnen, die projizieren quasi den Schmerz dahin, weil die natürlich das kennen, die Distanz und alles. Ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber also. Und wenn man es schafft, darüber zu lachen, was das Gehirn alles für bescheuerte Gedanken produziert, hat man gewonnen. Ja, genau. Weil du trennst es einfach. Das ist einfach das Spiel des Lebens. Das ist einfach, ist doch okay. Du musst ja deswegen, das ist es halt wieder. Das sind die Gesetzmäßigkeiten, die gibt es einfach. Du bist unterworfen. Gedanken kommen, du empfindest manchmal Sachen. Du kannst auch manchmal dich scheiße fühlen. Das passiert einfach manchmal. Aber wenn du es, die Frage ist, wie gehst du damit um? Wenn du das nicht ernst nimmst, dann geht es genauso schnell, wie es wieder gekommen ist. Und easy peasy, alles cool. Du musst einfach deine innere Realität abkoppeln davon. Das ist geil. Also, wenn ich dich jetzt nicht kennen würde, klingst du jetzt für mich so ultra nihilistisch. Dich ist alles nur ein Spiel, dir ist alles scheißegal. Was nimmst du denn ernst, Philemon? Was ist dir wirklich wichtig? Was ist ernst? Was ist dir ernst? Also, ich muss sagen, das Spielerische daran ist eigentlich nur eine Erkenntnis, die mir hilft, das Spiel irgendwie mehr zu genießen. Aber das heißt ja nicht, dass ich schlechter spiele oder unseriöser spiele. Das ist wie zum Beispiel, ich spiele Fußball. Ich weiß ja ganz genau, das ist nur ein Spiel. Trotzdem strenge ich mich ja voll an. Ich renne so schnell ich kann und ich tritt den Ball so schnell ich kann. Und ich hau auch meinen Gegner um, wenn es sein muss. Und du faulst und brüllst und schreist. Und genau. Also, du den Fußball, du gibst 100%. Stimmt, geh mal ins Stadion, du guckst dir ein Fußballspiel an, aber weder bei den Fans, noch bei den Spielern, noch beim Trainer sieht das so aus, als wäre das ein Spiel. Ja, genau. Wenn ich jetzt ein Alien wäre und würde da hinkommen, würde ich denken, boah, was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Also nur durch die Erkenntnis, dass es alles ein Spiel ist, heißt es ja nicht, dass du nicht 100% gibst und dich nicht anstrengst. Also man darf dieses Nicht-Ernst-Nehmen nicht falsch verstehen. Aber du behandelst es wie ein Spiel, in dem Sinne, dass du weißt, ob ich jetzt gewinne oder verliere, ist in letzter Konsequenz nicht so entscheidend. Es ist ja nur ein Spiel. Aber trotzdem versuche ich alles zu geben. Ich versuche, natürlich in dem Rahmen der Spielregeln, ich befolge die, aber in diesem Rahmen, ich gebe Vollgas, 100%. Was ist denn dann wirklich wichtig? Was ist wichtig? Was ist der Kern? Die innere Realität. Da ist es kein Spiel mehr. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Deswegen kannst du ja auch als buddhistischer Mönch den ganzen Tag nur meditieren und da sitzen. Nach meinen Begrifflichkeiten ist es total seltsam. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man so glücklich sein kann. Aber ich glaube, dass es geht. Weil ich verstanden habe, dass die innere Realität, das ist der wahre Ernst des Lebens. Und die ist vielleicht bei so einem ständig meditierenden Dalai Lama voll geil und einfach nur paradiesisch. Könnte sein. Obwohl sein Außenleben einfach zum Kotzen ist. Ja, voll kacke. Also ja, der sitzt hier gar nur rum. Hockt da in so einem scheiß Steinhaus und chillt den ganzen Tag. Der isst nichts Leckeres. Der hat keine coolen Gespräche. Der hat keinen Spaß, der hat keinen Sex, der hat einfach nix. Ja. Der guckt keine Filme. Der hat keine Party. Also der erlebt halt diese äußeren Reize nicht. Der hat die innere Realität so ein bisschen die äußere Realität so voll vernachlässigt eigentlich. Ja. Aber dafür die innere richtig kultiviert vielleicht. Ja. Und ich sage jetzt nicht, dass das der erstrebenswerte Weg ist, aber ich glaube trotzdem, das ist eine Möglichkeit, die jemanden sehr erfüllen kann. Aber umgekehrt halte ich das für sehr problematisch. Wenn du nur auf die äußere Realität bedacht bist. Und das ist, glaube ich, auch das, was viele Menschen ins Unglück treibt. Die sind nur damit beschäftigt, weil sie das Game so ernst nehmen, dass im Leben alles läuft und Materialismus total und wollen halt voll viel erreichen und alles, aber vergessen, dass es in letzter Konsequenz darum geht, wie es in dir drin aussieht. Und dass die Lösung darin besteht, das abzukoppeln voneinander und das einzeln zu kultivieren. Aber wenn du es vermischst, dann bist du abhängig von den Spielregeln in deinem Selbstwert. Und das ist ein Problem. Weil dann übergibst du die Kontrolle dem Risiko. Du kannst natürlich voll das geile Leben führen, wenn du in der Welt, in dem Game, wenn alles glatt läuft, zufälligerweise, und die Regeln immer für dich sprechen, dann bist du ja vielleicht auch innerlich glücklich. Aber das ist eine Spekulation. Das wird nie passieren. Wird höchstwahrscheinlich niemals passieren. Ja. Das ist ja so wie wenn, ja, nee, brauche ich gar kein Beispiel, ist total offensichtlich. Ja. Und das ist für mich eine Methode, eine Herangehensweise ans Leben, die innerlichen Reichtum garantiert. Nimm das Game nicht so ernst, kultiviere deine innere Realität, wie es einem Schöpfer gebührt. Erschaffe dein Inneres. Ja. Mach einen Garten Eden aus deiner Seele. Und das geht. Das geht für jeden. Weil du brauchst keine Fähigkeiten dafür. Wie kultivierst du deinen Garten? Wie machst du den Garten Eden aus deinem Innenleben, aus deiner Seele, aus deinen Gefühlen? Ich entscheide mich, Dinge zu glauben. Und ich gehe diesen Weg. Nice, dann würde ich hier gerne einen Cut setzen und nächstes Mal knüpfen wir genau da an, wie erschaffe ich mir ein paradiesisches Innenleben. Das ist eine sehr gute Sache. Wir sehen uns in einer Woche, nächsten Mittwoch, beim Mental Motherfucker Mitte der Woche Mittwoch Podcast. Bam! That's right. Heute wird's richtig schön deep. Ja, richtig. Ciao. Deep. Macht's gut.